Ja, willkommen zur Folge 59 des Newsbuildcasters Podcast. Heute wieder nur der Max und ich. Genau. Und ein fantastischer Whisky. Und ein tolles Motto. Und zwar ist das Motto heute: Ich habe zwar kein Abi, aber ich habe meinen Poetry Slam gewonnen. Okay. Das musst du mir weiter erklären. Das ist mir einfach gestern aufgefallen. Ach so. Eingefallen. Und ich habe gedacht, weil du Poetry Slams ja so magst. Ja, ich liebe die. Habe ich gedacht, du fändest es unterhaltsam. Außerdem ist ein super geiler Satz. Ich habe zwar kein Abi, aber ich habe meinen Poetry Slam gewonnen. Ja, wie gesagt, heute nochmal eine ganz normale Folge nach unserem fantastischen Auftritt im Radio in den letzten Wochen. Ja, letzte Woche ist der Podcast entfallen. Ja, weil ich war krank und im Umzugsstress. Umzugsstress und krank riecht es sich nicht so doll. Bin immer auch noch ein bisschen so angeschlagen, aber man tut, was man kann. Ich bin ja richtig krank geworden nach unserer letzten Folge. Ja, das Wochenende danach war ich echt fertig. Ja. Du warst vielleicht, war schon im Radio eingeschränkt, was meine Sensorik angeht, aber da war das nicht so ganz wichtig. Das war ja etwas runtergebrochen. Ja, ein bisschen. Ja, und wir hatten ja in der Folge vor unserem Radioauftritt einen Slurs Whisky, den normalen, 3 Jahre alten. Und heute gibt es eine Sherry-Abfüllung, und zwar den im Petro Jiménez Sherry-Fässchen. Ja, irgendwie Edition Nummer 2. Wie alt er ist, kann ich jetzt leider nicht sagen. Ich glaube, steht nicht drauf. Steht also einfach nicht drauf. Wahrscheinlich auch irgendwie 3 Jahre oder so. Und hat 46%. Hattest du den auch schon probiert? Den habe ich noch nicht probiert. Der ist eine völlige... Hast du die andere Sherry? Haben die nicht den Oloroso? Die haben auch noch einen Oloroso. Den trinken wir demnächst. Den trinken wir in der nächsten Folge. Den habe ich auch noch nicht probiert. Trinken wir den in der nächsten Folge. Das ist die 60. Folge. Ach so, dann trinken wir den vielleicht in der 61. Folge. Eben. So, willst du noch ein bisschen Schnäpschen? Guck mal, ich habe einen Schluck. Dann läuft es mit der Hausarbeit nach dem Podcast auch wieder besser. Fair aufgeteilt. Ja. So, dann riechen wir mal an dem feinen Tropfen. Sieht eigentlich ganz gut aus, muss man sagen. Ja, von der Farbe her, ja gut, so dunkel ist nicht, aber schon recht schön eigentlich. Ja. Also nicht so blass. Hm. Hör doch direkt mal, riecht so gar nichts so. Ist das Wasser? Ist das Wasser? Nee. Nee, also ich rieche auf jeden Fall, ich habe den Dreijährigen noch relativ gut im Gedächtnis. Der war ja sehr malzig so. Mhm. Der kommt auf jeden Fall auch raus, aber jetzt hat er halt noch so eine Sherry-Süße halt mit drin. Relativ stark da, finde ich. Also dafür, dass er relativ jung ist. Ja. Sieht doch schon im Geruch. Ja, eine starke Sherry-Note da. Ja, aber so. Aber auch dieses Malzige, was da bei dem Dreijährigen mit. Ja, so ein bisschen malzig, war. Eine leichte Cremigkeit auch. Ja, cremig, malzig und das Ganze halt so durchzogen von dieser Süße. Aber halt auch trotz allem merkst du da natürlich, dass der noch sehr jung ist. Ja. Also das sind sehr feine und zarte Noten, nicht sonderlich intensiv. Ja, finde ich auch. Also selbst in meinem Riesenglas, wo der Alkohol ist ja immer noch mal ein Stück besser in der Luft verteilt und es teilweise dann noch bei anderen Abfüllungen zu stark erstmal wird, überfordert im ersten Moment. Ist auch wieder sehr... das ist ja bei dem Dreijährigen, bei dem Normalen uns aufgefallen, wieder ein sehr geradliniger Whisky. Also es ist nicht sehr, also du hast halt diesen typischen Whisky-Geruch, sag ich mal, Malz, Cremigkeit und dann halt einfach ein bisschen Sherry untergelagert so und das, also auch so viel mehr habe ich gerade auch nicht. Nee, ich würde sagen, wir probieren einfach mal. Mhm. Hm. Im Geschmack, muss ich sagen, gefällt mir gerade sehr gut. Sehr unkompliziert. Mhm. Auch sehr geradlinig, du hast so ein bisschen den Malz, dann kommt so eine Süße, ein bisschen rote Früchte, dadurch so ein bisschen bitter auch und dann Holz. Also für mich kam die Süße jetzt, ich habe irgendwie mehr Süße erwartet. Wahrscheinlich, weil ich weil wir viel Space halt Cherry-Abfüllung in unserem Leben getrunken haben und die zeichnen sich eben durch diese starke Süße am Anfang außen. Ich habe erstmal einen Schluck genommen und habe gedacht, wow, weil so sonderlich süß finde ich den gerade am Anfang echt nicht. Sondern oh ja, und im Abgang finde ich den unheimlich nussig. Der hat so was sehr, fast schon Haselnuss. Ja, Haselnuss. Also finde ich, Haselnuss ist ein gutes, guter... Aber so eine richtig trockene, staubige Haselnuss. Also irgendwie, ja, genau. Nicht so eine frische, sondern... So eine, irgendwie so eine... So ein Haselnusspulver. Ja, und geröstet vorher. Ja. So ein bisschen. Also, das beschreibt wirklich ganz gut. Das ist wirklich sehr haselnussmäßig. Mhm. Der Abgang, der finde ich auch besser. Mhm. Der steht auch sehr lange, muss ich sagen. Der ist also immer noch da. Der gefällt mir auch besser. Am Anfang vielleicht aber auch, weil meine Erwartung falsch war. Ja, der ist zwar trotzdem sehr geradlinig, aber ich habe einfach mehr Süße irgendwie erwartet. Ja. Die hat mir gerade so ein bisschen gefehlt im ersten Moment. I like my sherry whiskey very sweet. No. Like your girls. ja, ist aber in der Nase jetzt auch nicht viel Neues. Nee. Ich probiere auch einfach direkt nochmal einen Schluck. Vielleicht ist der zweite... So ein bisschen süßer, finde ich, jetzt in der Nase. Ja. Ich finde, der Sherry ist ein bisschen weniger stark da. Einfach, weil der im Geschmack auch noch nicht so stark ist. Aber es ist ein bisschen cremiger jetzt. So. Es ist halt sehr, sehr cremig malzig so. Auch im Geschmack finde ich sehr cremig, dann bitter und dann diese Nuss. Mhm. Ich fand jetzt auch besser, weil die Erwartung einfach eine andere war. Mhm. Ja, der ist nicht schlecht. Ist auch nicht so ganz mein Whisky-Geschmack, muss ich ehrlich sagen. Manchmal stehe ich auf so malzige Sachen, aber die habe ich gern eigentlich in Verbindung mit so ein bisschen Torf dann vielleicht noch ganz gern. So einer gewissen Würzigkeit, Erdigkeit, der ist mir jetzt, ja, der ist so cremig, aber irgendwie, ja, nicht schlecht. Ein einfacher Whisky, also der ist natürlich auch nicht super alt, aber der Nussnachgeschmack ist echt das Beste dran. Der Nussgeschmack ist geil, gell, dem Abgang, ja, aber sonst ein bisschen, ja, ich muss einfach sagen, vielleicht sollte Slurs ihren Whiskys einfach noch ein bisschen mehr Zeit geben. Das auf jeden Fall. Also, weil die sind eigentlich an sich schon nicht schlecht, aber halt, man merkt immer, dass sie ein bisschen jung sind, so. Ja. Und vor allem, ja, und alle Cremigkeit mal dahin, wirklich, so ganz rund ist der Whisky auch noch nicht. Der ist schon noch so ein bisschen wild, sag ich mal. So jung und wild und ein bisschen, naja, unausgegoren will ich jetzt auch nicht sagen. Naja, irgendwo noch nicht so ganz in geordnet. Ja. Schwierig, mir fehlt gerade das Wort oder die Beschreibung. Ich würde gern mal noch eine ältere Abfüllung probieren. Habe ich leider ja noch nicht. Also ich habe halt, wie gesagt, die Fassstärke-Abfüllung probiert. Die war halt nochmal wesentlich besser. Aber mal gucken, was auch der nächste Sherry-Whisky dann da noch... Ja. Ich muss auch sagen, diese kurze Phase... So, also... Der Sherry kommt am Anfang leicht so ein bisschen raus, aber auch nicht süß, sondern sehr trocken, würde ich sagen. Und dann hast du so die Cremigkeit, aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo es wirklich bitter wird. Ja. Und das nehme ich auch als einen sehr extremen Ausreißer so war im Geschmack. So ein bisschen der wird eine dissonante sehr bitter, Note so. Der springt dann so rein, so. Und das ist was, was vielleicht, wenn er älter wird, noch gibt. Also was nicht mehr so prägnant raussteht, weil die anderen Aromen auch stärker sind. Die sind natürlich auch alle relativ zart, weil der noch sehr jung ist. Ist noch sehr jung, und gegen dieses Bittere, das springt dir wirklich dann so entgegen, Gesicht, sag ich mal. Ja. Ja, aber die Tendenz ist gut, aber noch ein bisschen mehr Zeit. Ja. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren. Wir haben ja auch noch einen Whisky. Wir haben noch einen, den wir dann mal noch probieren. Ja, ich bin sehr gespannt. Lass mal kurz das... die Probenflasche sehen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das Design cool finde oder nicht. Ja, ich finde, es geht so. Ja. Es hat so bayerische Karos, nur nicht in blau-weiß, sondern in hellbraun-dunkelbraun. So auf der Flasche jetzt, ich weiß nicht. Ja, ja, sonst sind die auch so, sind halt die Etiketten im Verhältnis zur Flasche ein bisschen kleiner, aber. Ja, und die Flaschenform so ein bisschen ähnlich wie bei, gut, das, ich weiß nicht, wie es bei den großen ist. Aber die haben auch so sehr bauchige Flaschen. Ja. Ein bisschen Lady-mäßig. Ja. Ja, kann man auch mal als Klopfer trinken. Ja. So einen schönen 0,5er Whisky. Mhm. Ja, aber ja, nicht das Schlechteste, was wir getrunken haben, aber halt auch kein Reißer, sag ich jetzt mal. Richtig. Wir haben zwar letzte Woche keinen Podcast gemacht, wir haben aber trotzdem Whisky getrunken. Und zwar waren wir zusammen auf dem Whisky-Stammtisch. Wir waren auf dem Whisky-Stammtisch. War wieder sehr schön. Ja. Nicht nur, weil ich euch ein wenig geschmacksmäßig gefordert habe. Ja. Ja, eigentlich mal ganz gut darüber zu sprechen. Ich habe ja eigentlich noch nicht so viel Rückmeldung erfahren. Ich habe halt die Leute beim Whisky-Stammtisch mal ein bisschen schmecken lassen. Und zwar habe ich die vier Geschmacksrichtungen, was war das, salzig, sauer, bitter und süß, einfach mal in verschiedenen Konzentrationen zu schmecken gegeben mit einer Nullproben Wasser. Und dann musstet ihr quasi die Reihenfolge attesten. Genau. Und ja, ich fand eigentlich, hat eigentlich ganz gut geklappt. Ja, ich fand es auf jeden Fall interessant. Das hat jetzt noch nicht wahnsinnig viel Zeit in Anspruch genommen. Ja. Also, es hat so mal so ein kurzes Experiment. Ich fand süß schwer. Ja. Also süß war irgendwie, sauer war recht leicht. Also die Konzentration war eine sehr gering. Ich glaube, sauer und salzig fand ich verhältnismäßig leicht. Ja. Bitter ging auch noch. Da war es, ja doch, bitter war irgendwie, ging auch noch, aber süß ist schwierig zu definieren. Ja, ist halt, wir essen halt sehr viel gezuckerte Nahrung, deswegen bist du bei süß ein bisschen abgestumpft. Ja. Obwohl ich tatsächlich behaupten würde, so viel gezuckerte Nahrung esse ich tendenziell im Vergleich zu anderen Menschen, ja, ich aber trotzdem. Und ja, dann kannst du dir schon vorstellen, wie schwer die es haben. Ja. Andererseits essen, vielleicht finde ich salzig, weil ich nicht so, auch beim Salz noch weniger, also viele Menschen essen ja auch sehr salziges Essen. Also Fertiggerichte sind ja auch sehr salzig. Ja. Der ist ja auch nicht. Und ich esse ja mal nicht einen Salzriegel. Also ich esse ja schon mal einen Schokoriegel oder so was Süßes oder ja, Müsli morgens. Ja. Das ist ja halt auch süß, sehr süß. Aber du isst halt... Ja. Aber so, ich esse verhältnismäßig wenig salzig. Nicht immer, aber ich glaube, auch da verhältnismäßig zur Restbevölkerung eigentlich recht wenig salzig. Und deswegen fällt mir salzig vergleichsweise wahrscheinlich einfach. Ich glaube, es gibt auch Leute, die finden salzig auch super schwierig. Ja, wahrscheinlich. Also ich fand süß auch am schwersten. Und bitter halt mit Abstand am ekelhaftesten. Ja, ja, ja. Klar, das ist aber als Einzelgeschmack finde ich auch am, auch in der Konzentration schon am aggressivsten. Also die Bittersprobe war schon relativ bitter. Ja. Also ich fand es wirklich sehr eklig, aber... Und ich habe gedacht, sauer würde ich nicht gut erkennen, weil ich immer gefühlt sehr sauer esse. Also sehr sauer, aber ich mache immer gern zum Beispiel zu Salatsoße sehr saure Essig. Schon viel Essig dran, verhältnismäßig. Also mein Vater zum Beispiel kann es überhaupt nicht haben. Und, nee. Und so, aber das war nicht so schwer. Das fand ich eigentlich, glaube ich, sogar am leichtesten. Ja, ja, ich fand es auf jeden Fall, als ich es selbst gemacht habe, sehr interessant. Und ich fand aber auch schön, das mal für andere zu machen. Und deswegen, ja, waren ihr quasi gefundenes Fressen, gefundene Versuchsobjekte. Yum, yum, yum. Ja, Thema im Stammtisch war Torf, aber nicht von Islay. Genau. Und das ist quasi eine perfekte Überleitung zu unserem Whisky-Wort, das heute nämlich Torf sein soll. Genau. Und zwar ist ja allseits bekannt unter den Whisky-Genießern, dass ja, es halt rauchige und nicht rauchige gibt. Genau. Whiskys gibt, ja. Und ja, der Rauch oder dieser Torfgeschmack, Rauchgeschmack, der kommt halt ja vom Torf. Richtig. Und zwar ein bisschen auch davon, wenn eben die Gerste eingeweicht wird, schon in Wasser, das irgendwo durch torfigen Boden auch schon seinen Weg gebahnt hat, sage ich mal, und da verwendet wird. Aber noch viel mehr eben beim ja, beim trockenen, übergetorften Feuer. Darren, oder der Gerste, übergetorften Feuer. Weil Torf ist ja, ja quasi eine Art Vorstufe zur Kohle. Und brennt gut. Und brennt sehr gut, wird in Schottland als Brennstoff benutzt, weil Bäume gibt's da halt im Norden nicht so viel. Ist halt karg. Ja, und dann hat man Torf gestochen aus Mooren und das zum Brennen, also als Brennstoff verwendet und halt auch die Gerste da getrocknet. Und dann bekommt man halt so ein, ja, das ist halt wie wenn man was röstet, so ein bisschen. Genau. So ein Aroma, ja, da rein. Richtig. Und das dann, je nachdem, wie stark das getorft worden ist, dann auch einfach, steht mehr oder weniger im Vordergrund. Ja. Und wer ist nochmal schnell der Begriff, womit es angegeben wird? Parts per Million. Ist ja halt die Rauche, okay. Ja. Wie viel Moleküle PPM. Quasi, ja. PPM, ja, da vorhanden sind. Genau, also je höher die PPM-Zahl, desto torfiger der Whisky. Rein wissenschaftlich. Ja. Inwiefern das sich im Geschmack dann niederschlägt, natürlich bei extremen Unterschieden auch, aber der kann ja trotzdem nochmal feiner eingebunden sein oder mit anderen Noten kombiniert sein, ja, sodass nicht so stark im Vordergrund steht. Genau. Ist ja auch eher langweilig, wenn der Whisky nur nach Torf schmeckt, sagt, nur Rauch hat. Und ja, Torf oder torfige Whiskys, ganz bekannt natürlich die Whiskys der von Islay. Islay, ja. Also Lagavulin, Lafroig, Buchledig, Baumor, Ardbeg. Waren das schon alle? Kilchoman neu. Mhm. Und ja, ich glaube, das waren so ziemlich alle. Zumindest die bekanntesten. Also dann gibt's halt noch Portalitz ja auch von ja. Lady. Genau, die sind eigentlich, ja, also Islay ist immer torfig. Mhm. Das ist so die Faustregel, die der man folgen kann. Ja, und es gibt halt aber auch noch andere Brennereien, die dann auch ihre Gerste torfen und dann halt da auch eine rauchige Abfüllung rausbringen. Genau. Springbanks torfige Abfüllung ist zum Beispiel Long Row, die auch sehr lecker ist. Ja, und dann gibt's halt noch tausend weitere. Highland Park hat immer ein bisschen Rauch mit drin. Ja. Von Tobermory die Abfüllung ist Ledeig, ist ja, torfig. Ledeig. Talisker ist meistens auch ein bisschen getorft. Mhm. Ja. Also es ist schon ein weit genutztes Stilmittel sozusagen. Ja, ist ja auch ganz lecker. Absolut. Ja. Genau, und ja, wie gesagt, passt zum Thema beim Whisky-Stammtisch. Da ging es eben auch um getorfte Whiskys, die aber nicht von Islay sein sollten. Genau. Und ja, da war auch manchmal so ein bisschen die Frage, ob da wirklich, also da war vom Torfgeschmack oft, aber bei manchen manchmal auch nicht viel, nicht zu, wirklich, ja, viel zu merken oder zu spüren. Ja, trotzdem war es wieder schön, man hat sehr interessante Sachen Whiskys probiert, ja. Die beiden, die wir dabei gehabt haben, also du hast ja den Ledeig, den ich im Radio auch schon hatte, den wir aber sicher, ja, auch nochmal hier einzeln, genau, verkosten werden. Und meinen Tom and Toll. Ja. Der wird auch nochmal so verkostet, ja. Dazu hatten wir dann nochmal die Gelegenheit, den Dreifaltigkeit von Sentis zu probieren, der ja echt also sehr, ein sehr außergewöhnlicher Whisky ist, kann man sagen. Da müssen wir echt mal nach einer Probe fragen im nächsten Stammtisch, oder auf dem nächsten Stammtisch. Ja. Damit wir den hier auch mal probieren können. Ja, der ist halt echt fänd ich ganz geil. Richtig geiles Abendessen. Ja. Ansonsten Talisker Distillers Edition fand ich noch ziemlich gut. Sehr gut, ja. Ja, die hat mir echt gut gefallen. Ich müsste eigentlich auch noch meine Notes mal aufschreiben, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Genau. Ja, unsere beiden waren echt auch gut. Die sind auch sehr gut, ja, wieder angekommen beim Stammtisch. Was haben wir noch so gehabt? Ich weiß auch gerade gar nicht. Nächstes Mal ist auf jeden Fall wieder haben wir ein Thema, und zwar alles von einer Distille, und es wurde die Distille Springbank. Springbank Longbow. Also Springbank Longbow Hazel Burn heißt es, glaube ich, ja. Da bin ich nicht da. Da bist du nicht da. Bin ich im Urlaub. Ich bringe einen Springbanks CV mit. Bin ich gespannt. Der steht noch offen daheim, zu daheim, ja, rum. Offen. Der steht leer daheim schon, ja, rum. Fülle ich nochmal auf mit Zuckercouleur. Ja. Wasser. Genau, ja. Ja. Fantastisch. Sehr gespannt. Gut. Und wie war sonst deine Woche oder deine letzten zwei? Ja, ganz gut soweit eigentlich. Ich bin recht produktiv in Sachen Uni-Gedöns gewesen und immer noch und muss auch. Ja, dann war noch Fasnacht, wo ich arbeiten musste. Also ich war Rosenmontag und Fasnacht Dienstag an der Uni arbeiten, weil wir da Klausuren hatten in der Abteilung. Das war ich sehr dankbar für. Ja, mir ist das egal. Ja. Da hast du auch wieder gemerkt, wie sehr mich Fasnacht mittlerweile nervt. Ja. Also früher so auf dem Dorf war noch ein bisschen anders, aber mittlerweile ist echt... Jo. Doch recht nervig. Also mich nerven halt auch so in Anführungszeichen kleine Sachen, dass Rosenmontag nicht wirklich gut einkaufen gehen konnte. Das Kaufland hatte Ganztag auf, ja, danke. Ja. Aber alle Geschäfte in meiner Nähe haben halt zugehabt, ja. Auch 3-4 Stunden, nachdem dieser bekackte Fasnachtszug da durchgegangen ist, der die komplette Stadt zurückgelassen hat. Ich bin abends noch in die Stadt gegangen und nochmal zurück. Meine Sohlen waren danach schwarz, wirklich schwarz. Und die ganze Stadt hat gestunken nach allem möglichen Scheiß. Ja, ich habe den Montag drin verbracht, bin nicht raus. Ja. Und zwar echt, also ich habe ja nichts von dem Trubel mitbekommen, weil ich war einfach von morgens 9 bis abends 5:30 an der Uni. Aber allein, dass ich danach nicht einfach einkaufen gehen konnte wie gewohnt, ist mir schon tierisch auf die Nerven gegangen. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ein Tag oder so, aber trotzdem. Ich fand den Rosenmontag, da habe ich wie gesagt nicht so viel von mitgekriegt, aber den Fastnachtsdonnerstag da, der Weiber-Donnerstag, den fand ich noch sehr viel stressiger, weil irgendwie da musste ich ein bisschen durch die Stadt gehen und habe halt auch so ein bisschen was mitbekommen und überall waren halt nachmittags volltrunkene Vollspacken, die sich an jeder Ecke geprügelt haben. Und irgendwie brauche ich das halt nicht. Ich habe halt immer das Gefühl, dass die Leute das nutzen, um sich mal gehen zu lassen und es gesellschaftlich völlig egal ist, wie du wann und wie viel Uhr betrunken bist. Ja. Und jeder findet es okay. Leute, dann seid wenigstens so, also man kann ja auch einfach dazu stehen, das heißt dazu stehen. Warum man nur dann keine Hemmungen diesbezüglich hat, ist mir halt auch fraglich. Das sind die gleichen Leute, die würden sonst immer, oder viele Leute, die würden sonst irgendwie zu Tode schämen, wenn die irgendwie betrunken irgendwo zu sehen wären. Denke ich mir immer, ja, ob das jetzt ein Karneval ist oder nicht. Ja, das ist irgendwie komisch. So. Ja, ich finde das auch irgendwie, die sind einfach zu, alle sind so laut und brüllen rum und ich weiß nicht. Lass dich so voll gehen. Ja, ist voll ätzend. Da denkst du mal, Leute, ihr seid wahrscheinlich den ganzen Rest vom Jahr total langweilig. Ja. Also ich meine, an sich finde ich das nicht so schlimm, wenn Leute Fasnacht feiern. Ich meine auch diese... Ja, das ist mir eigentlich auch egal, aber wenn es... Ja, wenn die halt so ein bisschen gut gelaunt sind und was trinken und dann halt mit dem Verkleiden und ein bisschen Spaß machen, ist ja auch gut. Aber ich finde diese Über... Ja, vor allen Dingen, dass man das so demonstrativ auch schon donnerstags in der Stadt feiern muss und immer so zu so Menschenaufläufen führt. Ja. Und da muss ich halt auch dazu sagen, ich ziehe echt auch nochmal einen Unterschied. Gerade auch so Gruppen, die ja ganz gern mal irgendwie als geschlossen in irgendeiner bestimmten Verkleidung gehen und sich da voll Gedanken drüber machen und die zigtausend gefühlten Leute, die einfach irgend so einen Einteiler-Scheiß kaufen. Ja. Der wahrscheinlich irgendwie über 50 Euro kostet, total scheiße aussieht. Ja, irgend so ein Hexenkostüm beim Karstadt. Ja, oder irgendwie so ein Tier-Einteiler-Ding oder so, weißt du, so ein Pferdekostüm. Da denkst du mir, Leute, ohne Scheiß. Weißt du, auch irgendwie aber gut, wenn man ist, halt so einen Teil anhat, kann man wahrscheinlich an einem gewissen Zustand einfach besser laufen lassen. Es fällt nicht so auf. Nee, ich denke mir aber auch immer so, wenn du die Kostüme halt gerade bei den Mädels siehst, da gibt es halt auch immer nur irgendwie, keine Ahnung, bitchy Polizistin, bitchy Krankenschwester, bitchy, weiß ich nicht, Hase, Playboy-Bande. Ja, bitchy Hobbit ist jetzt bestimmt irgendwie neu, so Herr Ringe-mäßig. Keine Ahnung. Wäre mal geil, wenn mal so ausgefallen, so bitchy Triceratops oder so. Naja, aber irgendwie, ich finde, das ist irgendwie... Also, wer hat, ich glaube, ein Bekannter von Sabrina hat gesagt, ja, eigentlich voll praktisch, Fasnacht ist halt, da können sich halt alle Weiber mal irgendwie nötig anziehen. Mehr ist halt auch nicht. Ja, das gehört ja auch genau in die ganze hemmungslos. Ja. Weißt du, hemmungslos über schlechten Humor lachen, hemmungslos sich betrinken, hemmungslos rumgrölen und feiern und keine Ahnung, irgendwo scheiß Musik abfeiern, hemmungslos sich irgendwo nötig asozial anziehen. Ja. Es ist einfach, keine Ahnung. Ich habe oft das Gefühl, dass gerade die Leute, die sonst nicht so locker im Locker sind, gerade nochmal doppelt die Sau rauslassen müssen, weil da ist nicht so schlimm, da macht's ja jeder. Ja. Und dann denkst du mir immer, entweder hat man die Eier, macht es, schert sich nie darum, oder, weißt du, denkt sich jeden Tag scheiß drauf, wenn ich halt mal, keine Ahnung, irgendeinen Blödsinn mache und Leute mich dafür angucken, oder ich muss dann halt, Ja, meins ist auch nicht. Bin auch immer sehr genervt. Ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, da war es echt nochmal ein bisschen anders. Da war es vor allen Dingen irgendwann eine gute Methode, günstig an Alkohol zu kommen. So auf dem Umzug. Und das ist auch nicht besser Wagen als alle anderen, über die du gerade geschimpft hast. Ja, wahr. Naja. Aber es gibt ja Leute, bei denen hört das scheinbar nicht auf. Ja. Ich finde halt die ganzen, Veranstaltungen, also diese Kappensitzungen, so sind halt alle hochnotpeinlich. Auf jeden Fall. Sachen sind einfach nicht lustig. Und wenn, dann sind sie so gezwungen lustig und so. Ja, aber was mich so wirklich, muss sagen, am allermeisten nervt, ist halt die Mucke, die dann die ganze Zeit kommt. Ja, die kommt natürlich neu hinzu. Ja, also bei uns in der neuen Wohnung, so zwei Stockwerke unter uns, wohnt halt irgendwie so eine ältere Frau, die wohl das ganze Jahr schon Schlager hört, aber die hat halt wirklich Karneval Donnerstag bis Montag durchgehend, oder bis Dienstag durchgehend laut Karnevalsmucke gehört. Ja. Und auch am Montag am Zug unter uns wohnt wohl so eine Studentin, die hat halt irgendwie aus dem Fenster laut Karnevalsmucke geplärrt und dazu mitgekrölt mit ihren Freundinnen. Ja, das kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Dann hast du ja noch was davon gehabt. Ja, geht so. Ja. Also die Mucke kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Also sich verkleiden ist halt für Kinder oder so noch ganz cool. Hat auch so ein bisschen... Was ich halt wirklich nicht verstehe, ist, dass zum Beispiel der Aldi hier zumacht. Also während dem Zug okay, aber der Zug ist ja irgendwie um 3-4 Uhr da durch, ja. Warum die dann nicht um 5 nochmal aufmachen können? Weil es ja kein Feiertag, kein gesetzlicher. Ja. Sondern aber hier ist schon alles dass zu. Jetzt irgendwie ein kleines Geschäft in der Paulinenstraße nicht aufmacht, weil die denken, okay, da kommt heute keiner hin, okay, aber ein Aldi. Die würde ich sagen, ja, selbst schuld, Max, du Spassi, wenn du nicht einkaufen gehst am Wochenende, nicht raffst, dass Rosenmontag ist. Ja, aber manche Leute haben halt auch noch bessere Sachen zu tun, als sich ihr Leben danach zu richten, wann andere Leute Bock haben, Party zu machen. Und das geht mir auf die Nerven. Und der Edeka am Bahnhof war auch zu und da ist der Zug nicht mal durchgegangen. Ja, aber da wollten die Kassiererinnen noch auffeiern. Ja. Aber es muss doch eigentlich in jedem Betrieb irgendwo auch Leute geben, die sagen, nee, ich nehme die Schicht. Komm, kann ich in Ruhe, kommt keine Sau oder fast keine, außer so ein netter Max, der ein paar Sachen kauft, weil er nicht verhungern will. Ja, dann muss ich auch einen Döner essen gehen an dem Tag. Ja, ekelhaft. Nee, Quatsch. Nicht unbedingt, aber ich hätte echt lieber was. Ich hatte einfach keine Lust drauf, aber das war halt meine. Ich kam halt von 8 Stunden Arbeit und hatte jetzt echt wirklich fast gar nichts mehr im Haus. Und musste aber irgendwas essen. Es war die schnelle Alternative, für die ich 5 Meter weitergehen musste. Ja. Ja, da konnte ich mit betrunkenen Leuten in Kostümen anstehen, um einen Döner zu bestellen. Toll. Sehr schön. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin auch nicht so der Fasnachtsfan. Also ich hatte ja auch frei mir genommen wegen dem Umzug. Von daher kann ich da schon, also ich kann Leute nachvollziehen, die da gerne frei haben. Ja. Ja, aber ist natürlich auch ein bisschen nervig, dass es halt das gesamte gesellschaftliche Leben lahmlegt. Ja, ich find's echt krass. Ja. So. Und nur weil Leute sich besaufen wollen. Vor allem, weil es ja auch an Wochentagen liegt. Ey, jetzt könnte man das nicht sonntags machen. Ja, das ist jetzt, also das vor allen Dingen ist es ja tatsächlich von Donnerstag bis dienstags. Ja. Gut, der Freitag ist jetzt nicht so extrem, aber rein theoretisch, diese ganzen Karnevals Jecken-Leute, die sind ja da wirklich ein ganze 5 Tage Vollstoff unterwegs. Vollstoff unterwegs, Vollstoffrack und am Ende weiß man aber nicht, von wem das Kind ist. Aber hallo. Das ist auch das dunkle Geheimnis vieler Kinder wahrscheinlich. Ja, so das alle, die so im Herbst geboren sind, weißt du. Aber Alter, da bin ich ja froh, dass ich ein Märzkind bin. Ja, ich bin Junikind, funktioniert ja auch nicht. Ja. Ist es du vom Indianer oder ja vom Polizist? Ja. Oh, ganz schlimm auch die Kostüme, dieses SWAT-Kostüm. Oh Gott. Ja, gibt schon. Ist schon schrecklich. Ich muss aber noch eine Anekdote erzählen. Das rechne ich meinen Eltern noch hoch an. Ich bin in der Grundschule, ich glaube in der 3. oder in der 4. Klasse, also mit so 8, 9 Jahren, mal als Tommy aus Voll Normal gegangen. Meine Eltern, die Pädagogen, haben es verdreht. Hab ich mir aus so einem Schuhkarton und so Röhren von Zebra-Rollen, die Röhren, hast du einen Auspuff gebastelt mit so Anfühlung, so eine Jeansweste, eine Bombenmütze, aber hallo, voll normal. In der Grundschule wohlgemerkt. Geil. Aber das ist auch mal ein geiles mal ein geiles Kostüm. Das ist halt nett als, weiß ich nicht. Ja, als Pferd gegangen. Betrunkener, voll Assi-Proleten-Fußball-Fan gegangen. Ich glaube, die verkleiden sich dafür nicht. Ich glaube, die bleiben einfach nicht. Ja, normal. Die bleiben einfach so. Schalke. Hat auch gestern verloren. Ja, schön. Fantastisch. Ja, sonst in der Woche noch was passiert. Ich bin etwas themenlos heute, muss ich sagen, weil ich war halt eine Woche krank und bin umgezogen, was beides nicht so spannend ist für Außenstehende. Ja. Ja, mir ist tatsächlich aufgefallen, du hast ja von der Zeit mal dich beklagt über die ganze Club Pearls Werbung. Ja. Werbung Trier. Club Pearls und Puff-Werbung. Das ist jetzt ein gewagter Vergleich. Was heißt gewagt? Aber mich nervt in letzter Zeit irrsinnig diese ganze beschissene Lieferando-Werbung. Die haben gefühlt alle Pearl-Plakate überklebt und jetzt ist überall so mit so richtig schlechten Wortspielen. Ah ja, habe ich schon mal gesehen. Für so ekelhaftes geliefertes Essen. So ja. Ja, habe ich schon mal Uchi, gesehen. Sushi, das ist Sushi und so. Ja. Also richtig ekelhaft. Aber nicht mal unbedingt, also das Essen sieht jetzt natürlich auf der Werbung, auf den Plakaten gut aus, aber irgendwie geht mir das so auf den Sack, weil das so propagiert ist, Essen liefern, sowas Geiles, sich Essen liefern lassen, sowas Geiles ist. Und ich finde, sich Essen liefern lassen ist was total Beschissenes. Und irgendwie nervt, weil mir dazu, weißt du, für mich springt mir da auch so ein Stück weit der Verlust der Essenskultur, ja, Esskultur ins Gesicht, so. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und deswegen geht, und weil die wirklich omnipräsent ist. Also auf meinem Weg von unserem Haus bis dann zum Bushaltestelle an der Uni und da fahr ich bestimmt an, gehe und fahre ich an 7, 8 so Plakaten vorbei. Ja. Und einfach. Kann ich gut nachvollziehen. Aber das, glaube ich. Das ist einfach, dass Leute über so ein Lieferdienst-Sammelsuriumsstelle bei einem Lieferdienst bestellen. Ja, man will ja nicht überall immer denselben Pub bestellen, weißt du? Ja, und dann guck mal bei Lieferando, was man tolles essen kann. Was kann man guck heute mein essen? Kochbuch, Spassi. Guck dir, man schlagt es mal auf und guck da rein und dann kochst das mal nach, weil es nicht so schwer. Wenn es ein gutes Kochbuch ist, dann funktioniert das Rezept tatsächlich auch so, wie das da steht. Ja. Ja, ich kann nervig. Gut nachvollziehen. Ist jetzt nicht so nervig und menschenverachtend wie Puffwerbung für den 2. Meter, aber trotzdem geht es mir total auf die Nerven. Ja gut, aber ich glaube, manche Lieferservice, was da geliefert wird, das ist auch menschenverachtend. Das hat den ähnlichen Gehalt, wie was im Puff hinten rauskommt oder so. Ja. Ja, nee, also ja, ich habe auch schon sehr lang haben nichts mehr bestellt. Also ich hole mir schon mal ab und zu irgendwie auch mal was Fertiges zu essen, ja, klar. Also geh mal ganz krass eine Pizza bestellen, ne? Das ist nicht, als hätte ich mir noch nie in meinem Leben eine Pizza bestellt, wenn ich mal keinen Bock habe, das zu kochen oder mit ein paar Leuten da sitzt und was essen will. Aber eine Pizza ist eine Ebene, ja, da legt jemand Teig hin und schmeißt Tomatensauce und komische Zutaten, die vorgeschnitten sind, da drauf, ja. Ja, das, ist nicht also das geil, kann ich halt auch noch, aber mit, also wenn ich, kann ich auch schnell, wenn ich eine Pizza mache, mache ich halt normalerweise einen Hefeteig, und wenn ich schnell eine Pizza mache, dann hole ich mir halt so einen fertigen Teig, ja, aber der auch nicht halt so geil ist. Nach um 12 und ich bin angetrunken, auffällig, hätte gern, ja. Ja, dann holst du dir das. Aber wann kommt das, wie oft kommt das vor, ja? Ja, keine Ahnung, zweimal im Jahr. Ja. Wenn es hochkommt. Aber es gibt halt echt aber Leute, die sich Sushi liefern lassen, zum Beispiel, ja? Ja. Oder ganz schön finde ich, Nudelgerichte. Ja, Nudelgerichte. Nudelgerichte liefern, esse ich nicht mal beim Italiener, weil ja, genau. Ich besser zu Hause. Ja. Ja. Genau. Nudeln. Und sich das noch liefern lassen. Also, ja? So ein komisch, in so einer komischen Pappschale da, diese Nudel. Pizza ist aber auch das fertige Essen, was am wenigsten an, ich sag mal, Qualität verliert, wenn es kalt wird. Oder kalt abkühlt. Ja. Ja. Kalte Nudeln sind zwar geil, aber kalte gelieferte Nudeln nicht. Ja. Also was ich ab und zu mal hole, so auch zum Mitnehmen, ist zum Beispiel beim Bistro Longu hier um die Ecke so eine Suppe. Ja. Aber das ist halt auch nochmal irgendwie was anderes, als wenn ich mir jetzt, weiß ich nicht, Spaghetti-Kombination bestelle, ja. Weißt du? Überbacken. Ja. Gott. Die Soßen sind echt. Vom Aussehen her, wenn man mal Leute gesehen hat, die so Nudelkram bestellt, die Soßen sehen schon so schlecht aus. Was da für Dilettanten kochen müssen. Was ich auch nicht verstehe, ist... Was heißt Dilettanten? Sachen, die jemand mitnimmt und noch eine halbe Stunde in so einem Auto durch die Gegend werden, die können nicht geil sein, ja, wenn die auf den Punkt... Gut, ich bin ja selbst, hab ja auch selbst mal davon gelebt. Ich habe ja auch mal Pizza gefahren. Aber, ja, aber was ich dann auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist zum Beispiel sich einen Salat bestellen. Richtig krass, ja. So also Salat so bestellen. Salat bestellen bei Joey's oder so, das ist auch irgendwie... Das ist richtig faul. Das wirklich auch... Also, ich meine, ich kann vielleicht... Ja, ich habe nicht so Bock, Salat zu schnibbeln, dann, aber es gibt die ja mittlerweile sogar fertig geschnibbelt im Supermarkt. Eben. Und selbst dann, die nächste Stufe wäre noch, im Aldi gibt es ja auch so fertige Salatmenüs, sag ich mal, die sind aber gar nicht so kacke. Ja. Also, da sind zum Beispiel noch ein paar Walnüsse. Die Soße ist halt super eklig. Also ist auch so, so fertige Salatsoßen, das ist auch so eine Sache, die ich... Nee, einfach nein. Ja, Salatsoße Joghurt mit 35% Mayo. Ja, ja. Das ist ein bisschen wie Nudelsalat mit einem Glas Miracovip. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema. Ja. Ja. Salat, er kann es auch überhaupt nicht verstehen. Ja, oder gibt es auch bei Joey's irgendwie ganz viele, diese komischen Sandwiches... Ja, belegtes Brot. Weißt du? Also, wenn ich schon was bestelle, dann wenigstens irgendwas, was ich Schnitt jetzt schnell auch selbst machen könnte. Das ist ganz interessant. Ich war in letzter Zeit zweimal bei Subway. Okay. Also, okay. Und zwar freitags nach dem Training, weil da fahren wir mit ein paar Leuten von der Mannschaft hin. Und keine Ahnung, dann ist irgendwie nach 10 und dann ist es auch nochmal günstiger und so. Aber geil ist es eigentlich nicht. Nee, ist nicht geil, ist halt aber auch... Es ist nicht so ganz scheiße. Ja, eben. Aber eigentlich... Nee. Irgendwie... Ja, du isst so und denkst, okay, es hat echt viel frisches Scheiß drauf und so. Ja. Es geht. Das ist jetzt auch nicht ultra ungesund. Du kommst halt vom Training und hast eh ultra Hunger. Ja. Aber so wirklich geil aber ist dann halt nicht, aber auch so ein Baguette für 7 Euro oder so. Nee, kostet dann so ein langes 5 nach 10 Uhr. Ah, okay. Das ist halt der Vorteil. Ja. Aber so wirklich geil finde ich es auch nicht. Ja. Die belegen Brötchen. Ja. Ja. Getoastet oder nicht getoastet? Wird mal das gefragt? Nee, oder? Die schieben das da immer in den Ofen. Echt? Oder? Ich glaube, man konnte das auch früher mal so un... Nicht getoastet. Ja, so buh, weißt du. Für die Engländer, ja, die auch die Rinde vom Toastbrot nachschneiden. Ja, genau. Jetzt hab ich richtig Hunger, auf was Leckeres zu essen. Ja, ich mach mir nachher noch einen Salat. Ich mach mir auch nachher noch was. Gleich nach dem Podcast. Aber ja, genug davon. Ja, das zu dem Thema. Aber es nervt mich echt so ein bisschen. Und die Sprüche halt, ne? Ja, ich bin dir verfalle. What the fuck? Ja. Uschi, das ist Sushi. Ja, wobei Sushi essen gehen ist halt super. Ja. Klar, aber ich lasse mir doch kein Sushi eine halbe Stunde mit unterbrochener Kühlkette liefern. Ja, es gibt auch Leute, die Sushi im Aldi, also diese Fertigdinger kaufen. Ja. Hm. Wobei. Der frische Fisch im Aldi, der ist gar nicht so schlecht. Der Tiefkühlfrisch da oder mit? Nö, der daneben liegt, der frische Fisch. Gibt es frischen Fisch im Aldi? Ja. Lachs und Seelachs, glaube ich. Und Kabeljau. Meinst du aber nicht den Räucherfisch und so? Nee, der liegt da. Also der ist schon wie halt eingeschweißt. Aber ah, der, da hinten, ja, gehe ich nie rum. Neben dem ich gehe da nie rum, weil ist okay. Ich immer also ich da einen Schniewert brauche. Wo. Okay. Da liegt er immer beim Aldi gleich, das da hinten. Ja, genau, hinten. Hinten am Kopf der Kühltheke. Genau, ja. Und ich gehe da nie rum, weil ich nie was da brauche. Ja, stimmt eigentlich. Ich kaufe da halt manchmal Fisch und der ist echt okay. Die haben da halt aber auch keine Unmengen liegen, zumindest in unserem Aldi. Der ist halt relativ schnell dann aufgebraucht. Ja. Also und neuer wieder da. Ob der jetzt halt einen Tag irgendwo auf so Eis rumliegt. Ja, ich hole halt Fisch besser. Dann immer bei so Binasmar, wenn ich. Ja, gut, nach Trier West komme ich halt echt selten für Fisch. Aber ich esse relativ wenig Fisch, leider. Bisschen zu wenig, aber. Ja, aber wenn halt du dir manchmal ist schon geil, so 300 Gramm Lachsfilet. Ja, zu auf essen. Jeden, das ist saugeil. Ich mag geil. Halt hier so Garnelchen und so, esse ich halt unwahrscheinlich gern. Garnelchen schön in Knoblauch und Öl angebraten, mehr brauchst du eigentlich nicht. Ich habe mir nämlich jetzt auch so. Für morgen mach ich wahrscheinlich mit so Reis irgendwie so ein bisschen Paella in Anführungszeichen. Ja, ich habe mir auch so Seelachs. Schneide so kleine Stücke, brate ich an, mach ich mit Reis zusammen, ein paar Erbsen rein. Das ist gerade eigentlich auch voll uninteressant für die Hörer. Absolut, absolut. Ich glaube, seit einer Viertelstunde haben mindestens alle ausgeschaut. Ja. Ja, sorry. Ich habe einfach Hunger, deswegen habe ich voll Lust, über Essen zu reden. Okay, soll ich noch hier stehen? Ich habe noch eine Serie geschaut, eine Miniserie quasi, und zwar eine deutsche. Ja. Schuld. Schuld? Schuld. Ist das mit, hier... Wie Schuld in the Box. Mit, Peter Zwegert. Nee, mit... Achso, nee. Das, Ist das hier von Richard... Nee, wie Ferdinand von Schirach. Schirach-Typ. Ja. Da habe ich das erste Buch von dem gelesen. Okay. Ja. Das... Weiß, ich glaube, das erste wurde als Verbrechen. Ich habe vor ein paar Jahren mal, vor 2 Jahren. Also ich glaube, erst war Verbrechen. Ne? Verbrechen im Fernsehen ab und angeguckt. Ja. Schuld ist halt jetzt gerade in der Mediathek. Das ist halt jetzt neu. Das spielt Moritz Bleibtreu, den Anwalt, aber der kommt eigentlich eh nie vor, weil es geht ja immer nur um die Fälle. Ja. Das ist eigentlich ganz, also es ist ganz, es sind 6 ganz Folgen, gut, ja. Da kann man das mal gucken. Okay. Das ist halt, ja. Also es geht halt immer um einen Fall. Es geht immer so darum, ein bisschen das Schuld halt, nicht immer so super klar ist. Ja. Das sind schon extremere Fälle. Also irgendwie, also irgendwas mit so Illuminaten, so Schülern auf so einem Internat, die es für so Illuminaten halten und dann irgendwie, ja, da sind, also stirbt nicht immer jemand, das Kram. Oder irgend so ein, habe ich eben noch geguckt oder heute Mittag, da wird eine Bedienung auf einem Volksfest von einer Band vergewaltigt. Also cool. Also es ist schon immer heftiger. Ja. Und ist auch schon relativ heftig dargestellt. Also muss ich mal gucken, ob das... Ich habe jetzt nämlich mir ein... Die müssen noch alle in der Mediathek. Ich habe mir jetzt ein Probeabo mal Netflix geholt. Ah, okay. Und ich finde eigentlich mit meinem Amazon Prime Video-Ding und dem Netflix-Abo bin ich eigentlich relativ gut abgedeckt. Ja. Also gibt halt nicht alles so, aber man hat schon immer was zu gucken. Wir gucken zum Beispiel gerade Orange is the New Black auf Netflix. Ist ja auch ganz angenehm. Ich glaube, Schuld habe ich aber auch in irgendeinem von den beiden Diensten auch mal gesehen schon. Okay, das ist relativ neu jetzt. Es lief gerade. Ja, aber das kommt ja auf Netflix. Da kannst du ja zum Beispiel auch den Tatortreiniger gucken und so. Das auch schon immer... auch neue deutsche Sachen gibt es da. Also ist ganz interessant. Es ist immer so eine Dreiviertelstunde, da wird halt einfach immer so dargestellt, wie das zu den Verbrechen dann kam und welche Einflusssachen da immer reingespielt haben noch und so. Ah, das ist mal nachher gucken, ob das. Ja, und ganz gut eigentlich so technisch dargestellt. Also nicht so alt, also ist altbacken, schon relativ modern. So ein bisschen amerikanisch, weil es schon so ein bisschen, schon auch explizit und aber gut, so nicht so schlecht, also wie in einer guten amerikanischen. Okay, ja. Aber es sind halt, wie gesagt, sind halt schon alles immer heftigere Geschichten. Ich glaube, so langsam kommt die deutsche Serienlandschaft ein bisschen. Ja. Also da sollen ja auch ein paar geile neue Serien kommen. Die tatsächlich jetzt auch im Ausland mal. Ja, also ich... verkauft. Langsam könnte man meinen, die deutschen Drehbuchautoren haben gemerkt, dass es schon geilere Drehbücher gibt als die komischen Sachen, die beim Tatort abgedreht werden. Ich habe ewig kein Tatort mehr gesehen. Ich auch nicht. Ich habe das irgendwann mal wieder eingestellt. Ich habe aber auch nie wirklich aktiv Tatort geguckt, muss ich dazu sagen. Ich habe halt abends mit meinen Eltern immer mal geguckt und dann irgendwann auch mal so eigentlich abends, sonntags war halt. Aber dann habe ich das halt irgendwann... War Familientag. Ja. Der Fernseher bringt die Familie zusammen. Ja, genau. Nee, und ich habe dann halt irgendwann einfach, habe ich gedacht, nee, ey, du bist dich immer nur am Ärgern über diesen Scheiß. Es immer so voll überzogen. Aber ich, beim Tatort passieren ja immer alle schlimmen Sachen, kommen ja zusammen. Also ja, da ist ja immer noch irgendwo Kindesmissbrauch in Mord, der Jugend Kindesmissbrauch, Kinderprostitution, genau. Menschenhandel, Autoschieberei. Richtig. Und irgendwo ist auch noch ein Nazi versteckt. Richtig, ja, ja, genau. Das ja, hast du schön auf den Punkt gebracht. Und klar sind jetzt bei Schuld die Sachen auch sehr überzogen, also sehr überzogen, also sehr drastische Sachen, sag ich mal. Aber das passt irgendwie besser, weil das nicht so, das soll halt nicht, es soll, ist ja von Anfang an so drastisch angelegt und es ist nicht so, ja, ich weiß nicht, ja, wir tun so, als würden wir hier Polizeiarbeit zeigen, aber ja, dann sind die Fälle jenseits von Gut und Böse, sondern die Serie heißt ja auch schon Schuld und stellt halt Fälle dar, wo Schuld natürlich in sehr drastischen Beispielen halt einfach nicht so ganz klar ist oder Schuld auch wieder so eine Frage ist, inwiefern da Einflussfaktoren drauf wirken, ob jemand wirklich schuldig ist oder nicht. Ja. Und da genau darum geht's. Und das wird natürlich überspitzt dargestellt, aber so ist ja auch die gesamte Serie angelegt. Und beim Tatort denke ich immer, ja, wir haben mal angefangen und wollten es relativ realistisch, oh, verdammt, das ist alles ganz drastisch. Ja, und dann ist irgendwie doch alles wie Alarm für Cobra 11. Echt geil, wenn im Tatort, den würde ich auch gucken, irgendwie mal Cthulhu auftauchen würde. Den Tatort Cthulhu. Ja. Einfach irgendwann, das ist halt die höchste Konsequenz. Alle werden so irgendwann wahnsinnig und sehen Cthulhu. Ja. Ist nicht genau, da jetzt irgendwie, wer hat denn da eine Tatort-Kommissarin gespielt? Nicht die alte aus die bei Game of Thrones auch mitgespielt hat? Die Deutsch-Türkin? Unser Pornosternchen. Ja. Kiliki. Ja, hat die nicht irgendwie eine Tatort-Kommissarin gespielt letztens? Ich glaube. Mit Til Schweiger zusammen oder was? Ich habe da nur irgendwie sowas am Rande, glaube ich, mitbekommen. Weil ich bin ja da jetzt nicht so bewandert. Ja. Unser Pornosternchen. Was denn? Ist das so? Ja. Jetzt bist du nach Hollywood geschafft. Ja, ich weiß. Ja. Ja. Schön. Hab ich jetzt noch was? Ja, ich bin auch gerade noch am Überlegen. Ich bin aber nicht so... ja, ist eigentlich nichts, was Menschen interessiert. Weil ich habe noch Birdman gesehen. Birdman hast du gesehen? Ja, den habe ich ja auch schon gesehen. Drüber reden. Ja, gerne. Fand den habe ich sehr gut. Habe ich ja auch gesehen. Fand ich sehr gut, ja. Ja, ich fand ihn auch recht gut. Ich fand nur, also mich hat dieses, also der Film hat ja unheimlich viele Ebenen und bringt unheimlich viel da und gibt dir unheimlich viel mit. Ich fand nur diese Rahmenhandlung mit diesem bisschen gescheiterten Schauspieler, der dann nochmal so ein Theaterstück macht. Also das hat mich halt nicht gecatcht, so sage ich mal. Was du eigentlich sagen möchtest, dass du zu dumm fürs Theater bist. Ja. Ja, dieses ganze, ich bin so ein Künstler-Typ, weißt du, das ist halt so ein bisschen, das ist damit, das ist halt nicht einfach meine Welt. Okay. Aber so diese ganzen. Kannst du verstehen, fand ich auf Dauer auch fast ein bisschen zu viel. Ja, aber diese ganzen Ebenen und bla finde ich schon sehr geil. Ja, ich fand den vor allen Dingen, ja, so von den Aufnahmen her. Ja. Also der ist ja so angelegt, dass so aussieht, als wäre überhaupt kein Schnitt drin, obwohl die Handlung sich ja über mehrere Tage erstreckt. Und dann in den Gesprächen ist ja manchmal so extrem nah an den Personen dran und so. Das ist schon sehr geil sehr gemacht. Die schauspielerischen Leistungen sind echt auch durch die Bank weg eigentlich ziemlich gut. Auch geil, ja. Die Dialoge sind echt ganz schick. Ja. Ich habe halt im Broadway im O-Ton geguckt. Ja. Kenn ich. Ja. Und das war sehr... Ja. Saugeil die Szene, als die Tochter ihm so richtig krass die Meinung geigt und die Emma Stone einfach so anderthalb Minuten darum rumrantet ist. Sehr gut. Ja, und Emma Stone ist natürlich auch, kann man halt auch gucken. Ist echt in dem Film, die ist jetzt eh schon relativ dünn, aber in dem Film ist sie echt richtig krass dürr. Ja. Das ist schon sehr, sieht ein bisschen ungesund aus. Aber gut, sie kommt ja auch gerade vom Entzug. Ja, kommt ja auch gerade vom Entzug. Und genau. Die beste Diät sind ja immer noch chemische Drogen. Ja. Ja, gibt Leute, die haben damit viel abgenommen. Gab's bestimmt früher mal, dass irgendwelchen Hausfrauen in den 50ern empfohlen worden ist, mit Speed richtig krass abzunehmen. Ja, war ja, also in Diätmitteln war früher Amphetamin drin, das bremst ja den Appetit. Ja, da haben wir es ja schon. Ja. Fantastisch. Guck mal, du bist auch noch ganz aufgeweckt und aufgeregt dabei. Ist doch schön. Stimmt, die Welt einfach anders war. Ja. War das, ja. Bevor unsere Zuhörer gar nicht mehr aufzuwecken sind. Ja, schließen wir hier genau. Die Folge ab. Richtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, nächstes Mal 60. Folge. Ich glaube, da gibt's sogar, ich weiß gar nicht, ob das richtig fest ist, aber ich glaube schon so halb fest, dass da einen Gast gibt oder eine Gästin. Lasst euch überraschen. So wie der Max, der mich gerade etwas komisch anguckt. Ja. Gut, auf jeden Fall nochmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wiederhören, reinge... keine Ahnung. Wieder schon reingehauen. Tschüss.